Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt In der Sackgasse. Wer von euch hat schon mal so richtig in einer Sackgasse festgesessen und wusste überhaupt nicht mehr, wie er da rauskommt? Wer von euch sitzt vielleicht zurzeit in einer Sackgasse, befindet sich in einer ausweglosen Situation? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678. 110. Erster Anrufer, ich vermute mal, man spricht es aus, Cem, stimmt das? Ja, genau. Cem, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. In der Sackgasse. Ja, du. Ganz schön. Im Moment bin ich eigentlich in einer ziemlich großen Sackgasse, würde ich sagen. Beschreib mal. Also, es geht eigentlich um meine Mutter. Ja. Die war jetzt seit 6 Jahren im Gefängnis und die kommt morgen raus und ich habe eine riesengroße Angst davor, dass sie morgen rauskommt. 6 Jahre war sie im Gefängnis? Ja. Warum war sie im Gefängnis? Wegen Drogen vor allem jetzt. Sie ist ziemlich oft verurteilt worden wegen Drogenhandels, wegen Diebstähle, die dann auch, wenn man drogensüchtig ist, eigentlich normal sind, wenn man sich den Stoff besorgen muss. Sie wurde immer wieder wegen mir vor allem auch, weil sie mich als Kind hatte, zu Bewährungsstrafen verurteilt. Und irgendwann hat es den Gerichten dann halt auch gereicht und sie wurde dann eben zu einer Haftstrafe verurteilt und die Bewährung wurde ihr dann weggeklatscht. Ja. Ich muss dazu sagen, ich liebe meine Mutter sehr, über alles. Wie war der Kontakt, während sie im Gefängnis war, zwischen euch? Ich war sie eigentlich regelmäßig besuchen. Und ich war eigentlich der Einzige, der immer so auch zu ihr gehalten hat, obwohl sie mich auch privat immer sehr, sehr oft enttäuscht hat auch. Aber ich habe eigentlich immer zu ihr gehalten. Bei wem hast du all die Zeit gelebt und wo lebst du jetzt? Also die ersten Jahre habe ich noch im Heim gelebt. Und jetzt wohne ich seit 2 Jahren in meiner eigenen Wohnung. Und wohin? Ist, ja, ja, bitte. Ja, und das Problem ist halt jetzt, morgen kommt sie raus. Sie ist immer noch drogenabhängig. Das weißt du? Das weiß ich, ja. Das weiß ich und das weiß eigentlich auch jeder aus meiner Familie. Welche Drogen nimmt sie? Ja, Heroin. Heroin, und an dieses Heroin ist sie auch im Knast gekommen. Im Knast kommt man, glaube ich, noch leichter dran als draußen. Traurigerweise, ja. Ja, und auf jeden Fall, morgen kommt sie dann raus. Und sie hat jetzt von mir verlangt, dass ich sie wieder bei mir aufnehme. Und das will ich nicht. Wieder? Du hast sie ja noch nicht bei dir aufgenommen. Nee, sie war zwischendurch, wenn sie Ausgang hatte, normal, sie hatte auch Ausgang gehabt, wieder bei mir gewesen am Wochenende. Ach so. Jetzt verlangt sie halt von mir, dass ich sie ganz hier bei mir zu Hause aufnehme. Wie groß ist denn deine Wohnung? 60 Quadratmeter, also ich habe 3,5 Zimmer. Ist ja ganz ordentlich, ne, für einen... Also vom Platz her wäre das eigentlich auch gar kein Problem. Du möchtest das aber nicht gerne. Nein, ich möchte das vor allem aus dem Grund nicht, weil sie die ganzen Leute, die hier in der Stadt wohnen, alle kennt, die ganzen Drogenabhängigen. Das heißt, du hast die ganze Bagage bei dir unter Umständen in der Wohnung. Ja, ganz genau. Nicht nur in der Wohnung, sondern auch, ich habe halt auch die Angst davor, dass sie dann wieder ganz abrutscht. Total wieder abrutscht und dass sie dann so schnell wie möglich eigentlich wieder dann drin im Knast sitzt. Ne? Gut, aber was ist die Alternative? Dass sie auf der Straße lebt? Wohl nicht. Auch nicht. Deswegen, das ist ja meine Sackgasse. Entweder zu mir lassen oder auf der Straße lassen, aber im Endeffekt kommt eigentlich immer das Gleiche bei raus. Sag mal, Cem, nun wusstet ihr ja lange, dass sie jetzt rauskommt. Das Datum steht ja seit einiger Zeit fest. Ja. Du hast sie regelmäßig besucht. Wurde denn darüber auch immer und immer wieder gesprochen, wo werde ich wohnen? Hat sie das thematisiert? Das hat sie auch thematisiert. Und du hast von Anfang an gesagt, dass du nicht gerne möchtest, dass sie zu dir kommt. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Sie hat mir auch immer wieder gesagt, sie sucht sich eine Wohnung, weil im Gefängnis kriegt man halt auch Beratung und so. Weil man soll ja auch nicht mit ins kalte Wasser geschmissen werden, wenn man aus dem Gefängnis rauskommt. Hat sie sich denn aus dem Gefängnis heraus schon bemüht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Sie war sogar zwischenzeitlich im offenen Vollzug, ist dort dann aber entflohen und wurde dann wieder in den Zug gesteckt. Und hat sich wirklich um gar nichts gekümmert. Also es ist immer noch schlimmer geworden. Nur heißt das denn, dass du ihr letztendlich auch so ein bisschen Vorwürfe machst, dass sie deinen Willen nicht respektiert und sich eigentlich auf dich verlässt? Na, ich werde dann doch schon zu dem Cem gehen können, wenn ich rauskomme. Ja, das Problem ist halt, meine Mutter verlässt sich immer auf andere. Somit jetzt auch auf dich? Ja, auf mich. weil meine andere, also meine ihre Mutter und die ganze andere Familie, die wollen das absolut nicht. Die wollen auch eigentlich gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Denn die verstehen eigentlich auch nicht, dass ich das immer noch will. Aber ich muss auch sagen, das ist immer noch meine Mutter. Deine Mutter, ja. Ich liebe meine Mutter, Hättest du denn auch Angst, wenn du sie bei dir aufnehmen würdest, dass du selbst damit reingezogen wirst in dieses Milieu? Nein. Das also nicht. Ich glaube, wenn man das fast 18 Jahre lang mitgesehen hat, wie die Mutter drauf ist, denke ich mir mal, kommt man da nicht so schnell rein. Wirst du auch deine Hände hoffentlich immer von Drogen lassen? Ich werde auf jeden Fall von immer davon lassen. So, jetzt brennt es quasi, ne? Sie kommt raus. Ja. Du bist aber fest entschlossen zu sagen, nein, nicht bei mir in die Wohnung. Ja. Wo soll sie schlafen? Ja, das ist das Problem. Ich weiß halt nicht weiter. Hast du, weißt du, wer Bewährungshelfer sein wird von ihr? Ja, den Bewährungshelfer persönlich kenne ich auch. Hast du mit dem denn schon mal über die Situation gesprochen? Habe ich auch. Und was meint der? Was erwähnt sie? Ja, die sagen mir alle, ich soll sie bei mir aufnehmen. Das sagen die. Der Bewährungshelfer ist eigentlich total in Ordnung. Der sagt mir, Jem, du musst deine Mutter aufnehmen, du kannst sie nicht ins kalte Wasser schmeißen, dann fängst du sowieso an. Aber ich habe ihm ein paar Mal erklärt, was nützt das denn? Wenn sie jetzt hier ist, dann fängt sie hier auch wieder an. Vor allem, sie hat dann kein Geld und dann räumt sie mir nachher noch die Bude leer. Ja, ich verstehe deine Bedenken und ich respektiere die auch. Nur es ist ja jetzt ein akuter Handlungsbedarf angesagt. Ne? Es muss was passieren. Es gibt die Alternative, entweder nimmst du sie auf, wenn sie rauskommt, oder sie hängt auf der Straße. Ja. Ne? Jetzt, ich spinne gerade mal so ein bisschen. Wie wäre es denn? Könntest du dir das vorstellen, dass du sagst, okay, wir machen das so, ich biete dir an, dass du 8 Wochen bei mir wohnen kannst. Während dieser 8 Wochen musst du dich aber um eine Wohnung von meiner Wohnung aus kümmern. Wäre das ja, und das wäre normal möglich, aber meine Mutter macht das nicht. Verlässt sich auf andere und vor allem, wenn sie sich einmal hier eingenistet hat, dann verlässt sie die Wohnung auch nicht mehr. Und dann irgendwann sage ich auch, ich kann sie jetzt nicht so einfach rausschmeißen. Deswegen möchte ich diese Situation von Anfang auch erst gar nicht zulassen. Also, ich höre schon, dass du da sehr zugemacht hast, ne? Dass du da auch gar nicht mit dir innerlich irgendwie handelst. Diese Entscheidung steht eigentlich fest für dich, ne? Dass du sie nicht handelst. Das Problem ist auch halt auch, ich habe immer ziemlich oft viele Freunde bei mir in der Wohnung. Und es ist mir eigentlich riesig peinlich, dass wenn da meine Mutter hier ist und vor allem die wissen alles von meiner Mutter, das wäre mir einfach auch viel zu peinlich, muss ich dazu sagen. Das finde ich wiederum keinen Grund, sie nicht aufzunehmen. Da müsstest du dann durch. Ich nehme die anderen Gründe, die du gerade genannt hast, viel ernster. Ja, das ist schon klar. Was soll nun werden? Jetzt wirst du, das bedeutet ja, dass du jetzt mit der Gewissheit leben musst, die nächsten Wochen, meine Mutter ist auf der Straße, ich lasse sie nicht rein. Und wenn sie bei mir klingelt, mache ich nicht auf. Ja. Mit der Gewissheit lebe ich. Deswegen bin ich auch in einer riesengroßen Sackmühle, weil ich will auch unbedingt, ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass sie endlich von dieser ganzen Scheiße wegkommt. Pass auf, jetzt hast du, du sagst dir, der Bewährungshelfer ist ein netter Kerl. Ja. Du hast ihm wahrscheinlich es so auch so vermittelt wie mir, dass du sie nicht in deiner Wohnung haben möchtest. Ja. Jetzt müsste er ja initiativ werden, jetzt müsste er ja irgendwas sagen und vorschlagen, wir machen das oder das. Ist denn da von ihm irgendwas gekommen schon? Also zu mir hat er überhaupt nichts gesagt und ich habe auch am Dienstag noch mit meiner Mutter gesprochen und da habe ich sie gefragt, ob der sich bei ihr gemeldet hätte. Da hat sie gesagt, nee, der hat sich auch nicht bei mir gemeldet. Aber wie gesagt, das weiß ich auch nicht so ganz genau, ob das stimmt, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach unbedingt wieder hier hin will. Wann genau kommt sie raus? Morgen um 14 Uhr. Morgen hast du gesagt, um 14 Uhr. Das heißt, du hast noch eine Chance, morgen früh oder morgen Mittag, im Laufe des Vormittags nochmal mit dem Bewährungshelfer in Kontakt zu treten. Ja. Mach das. Das ist das Einzige, was du wahrscheinlich noch tun kannst im Moment. Ja. Und mache ihm wirklich klar, dass vielleicht nimmt er dich auch gar nicht so ernst, dass deine Entscheidung definitiv feststeht. Und dass die Gefahr besteht, dass deine Mutter auf der Straße hängt. Er muss irgendetwas arrangieren, irgendetwas tun. Ja. Also die Sackgasse verstehe ich, in der du dich befindest. Ich respektiere auch deine Beweggründe zu sagen nein, wenn das auch sehr hart ist. Aber ich respektiere die und neige auch dazu zu sagen, das ist richtig, Cem, was du machst. Ja. Aber jetzt häng dich insofern noch rein, dass du da nochmal richtig Wirbel machst morgen früh, dass irgendjemand sich um deine Mutter kümmert, dass die eine Unterkunft hat, dass die ein Bett hat morgen Abend. Also ruf den Bewährungshelfer an, sag, was Sache ist und dann hoffen wir gemeinsam, dass der irgendeinen Weg findet. Ja. Alles Gute, mein Lieber. Ja, ich wollte noch sagen, tolle Sendung. Danke schön. Und ich grüße den Andi und den Tobi. Okay. Ciao. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt In der Sackgasse. Wer von euch befindet sich im Moment also wirklich in einer Zwickmühle? Also nach dem Motto, alles was man tut ist falsch. Wer von euch befand sich denn schon mal in einer Zwickmühle und hat es dann doch geschafft und mag vielleicht darüber erzählen? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich kostenfrei erreichen könnt, 0800 5678 111. Ebenfalls kostenfrei die Faxnummer 0800 5678 110. Anna ist jetzt dran und Anna ist 23 Jahre alt. Morgen. Hallo. Ja. Ja. In der Sackgasse auch im Moment oder liegt es schon länger zurück? Schon etwas länger, aber im Moment akut. Mhm. Erzähl mal. Also meine Freundin ist halt in der Klinik. Also ich meine, sie ist krank. In was für einer Klinik? In der psychischen Klinik? Ja. Mhm. Also sie hat Depression. Mhm. Deine Freundin. Ist es deine gute Freundin oder ist es deine Beziehung? Also eigentlich ist es meine Beziehung, aber wir haben das nicht so genau definiert. Also aber ihr seid eigentlich ein Paar irgendwie. Irgendwie schon. Also wir kennen uns jetzt halt schon fast ein Jahr und seitdem war das auch immer so ein bisschen hin und her und hab halt viel Angst vor Nähe und hab mich halt, konnte das eben auch oft nicht irgendwie eingehen, so diese Nähe. Jetzt ist sie in einer psychiatrischen Klinik. Seit wann? Seit einer Woche. Seit einer Woche. Ja. Und warum? Weil sie Depression hat und weil das zu Hause halt nicht mehr ging. Also musste schon irgendwie. Also so schnell kommt man ja auch bei einer Depression nicht in eine Klinik, da muss es ja schon. Ja, das ging bei ihr schon seit über 2 Jahren. Mhm. Ist sie freiwillig in die Klinik gegangen? Ja. Sie ist da freiwillig hingegangen und weil sie eben ein sehr lebensbejahender Mensch ist und auch wirklich, wirklich wieder eine Lebensqualität haben möchte. Mhm. Und das war bisher eben nicht so leicht. Ja. Und warum befindest du dich jetzt? Hast du das Gefühl, ich, Anna, hänge jetzt in einer Sackgasse im Moment? Ja, weil ich einfach nicht weiß, was sich ergeben wird, wie es sich entwickeln wird. Es ist einfach so, dass wir das nicht definieren konnten, was wir miteinander haben. Mhm. Und sie ist halt in diese Klinik gegangen und ich habe sie dahin gebracht und ich vermisse sie schrecklich. Mhm. Und hat denn diese Depression auch etwas mit eurer Beziehung zu tun? Das Naja, in einer gewissen Weise schon, weil das immer dadurch auch sehr stark ausgelöst wird, wenn sie in einen sehr nahen Kontakt mit Menschen tritt. Mhm. Aber kann man denn das nicht vielleicht auch als Chance sehen, Anna, dass sie jetzt in ärztlicher und psychologischer Behandlung ist? Ja, das stimmt. Also ich sage mir das auch immer. Ich denke das auch. Ich denke auch, dass es das absolut Beste für sie ist. Und wie habt ihr euch denn verabschiedet, als sie gegangen ist? Was hat sie denn da zu dir gesagt? Also sie hat halt die letzte Nacht bei mir geschlafen, bevor sie da hingegangen ist. Ich habe sie halt hingefahren und meinte halt zu mir, es wird schon alles gut. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie dich nach wie vor trotz Probleme, trotz Depressionen liebt? Ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Das haben wir nie so benannt, aber ich weiß, dass sie mich sehr, sehr gern mag und dass sie mich auch lieb hat, das weiß ich. Und du umgekehrt genauso? Ja, ich habe sie sehr lieb und ich habe halt die letzten Monate einfach immer wieder versucht, für sie da zu sein und ich habe es auch wirklich gerne getan. Vielleicht warst du ganz einfach überfordert. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt, nein, das würde ich nicht so sagen. Ich wusste von Anfang an, worauf ich mich einlasse. Ich habe es gerne getan. Ich meine, überfordert, ihr wirklich helfen zu können. Ja. Ist vielleicht der Schritt jetzt genau der richtige. Ja, vielleicht. Also es ist einfach so, dass ich einfach super viel Zeit mit ihr verbracht habe. Die letzten Wochen halt, bevor sie gegangen ist, weil es ihr halt nicht gut ging und eine Freundin von ihr und ich, wir haben uns ziemlich viel um sie gekümmert. Und gab es denn jetzt, während sie in der Klinik ist, auch Kontakt zwischen euch beiden? Der erste Kontakt ist vor 3 Tagen gewesen. Da habe ich eine Karte von ihr bekommen und heute war sie auf einem Anrufbeantworter. Also ich würde, ohne jetzt euren Fall sehr genau zu kennen, Anna, ich würde dieses wirklich erstmal als Möglichkeit und als Chance auch sehen. Ja. Je nachdem, wie lange sie dort bleiben wird, muss oder will, vielleicht wird sich danach alles wieder zum Besten orientieren für euch. Ich hoffe. Eine richtige Sackgasse ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist. Ich weiß nicht, verstehe es, das Problem ist, ich weiß nicht genau, was ich empfinden soll. Es ist einfach auch sehr tagesabhängig, wie ich mich fühle. Es sind diese Schwankungen. Einerseits denke ich schon, okay, es wird alles gut, sie ist jetzt in guten Händen und sie arbeitet an sich und es wird besser auf der anderen Seite. Deswegen rufe ich an wegen der Sackgasse, weil ich mich irgendwo so verloren fühle, weil ich ich weiß, was ich noch tun soll. Du darfst jetzt auch nicht im Selbstmitleid dahin. Gut, für dich ist das auch eine harte Geschichte, aber für sie ist es härter. Ich weiß. Sie ist ja in der Klinik und sie ist erst eine Woche weg. Nun gib ihr mal ein paar Wochen Zeit, vielleicht 5, 6 Wochen. Und wie du dich jetzt befindest, wie du dich empfindest, ist auch wichtig, aber vielleicht nicht so ganz wichtig. Sie ist jetzt erstmal wichtig. Du kriegst die Zeit schon über die Runden. Ja, und du hast eine Freundin, eine Frau, die du sehr magst und sehr liebst. Und für seine Liebe kann man dann auch schon mal so einige Wochen das aushalten, wenn es einem nicht so ganz gut geht. Ja, sicherlich, klar. Drücken wir doch mal alle zusammen die Daumen, dass deine Freundin richtig gesund wird. Und dass dadurch vielleicht auch eure Beziehung klarer wird und ihr vielleicht noch besser zueinander findet. Ja. Das hoffe ich sehr für euch. Ja, ich auch. Anna, Kopf hoch. Ja. Ne? Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Wenn du ihr schreibst, schreib ihr mal einen Gruß von mir drauf. Vielleicht kennst du mich ja. Werde ich machen. Tschüss, Anna. Okay. Tschüss. Tschüss. Sandra, 23 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra, bist du im Moment in einer Zwickmühle, einer Sackgasse? Ja, könnte man eigentlich so sagen. Also mein Ex-Freund, der hat mir heute Morgen gesagt, als er unsere Tochter besuchen kam, dass er AIDS hätte, also HIV-positiv wäre. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Das hat er dir heute gesagt? Ja. Wie alt ist euer Kind? 25 Monate. 25 Monate. Wie lange seid ihr schon getrennt jetzt? Seit einem halben Jahr. Mhm. Und seit wann weiß er das, dass er auch hat? Seit heute. Auch seit heute erst. Hat er denn irgendeine Ahnung, wo er sich das geholt haben kann? Er ist drogenabhängig. Mhm. Wusstest du das damals auch schon? Ja, das ist auch ein Grund, warum wir uns getrennt haben. Mhm. Also, als unsere Tochter kam, da hat er aufgehört gehabt. Mhm. Ja, und jetzt vor 8 Monaten ist er wieder draufgekommen, also rückfällig geworden auf Shore. Mhm. Ja, und dann habe ich mich dann von ihm getrennt, weil ich das meiner Tochter nicht zumuten möchte. Mhm. Ja. Hat er sich testen lassen oder ist das zufällig? Ja. Extra dreimal, weil er zuerst nicht glauben wollte und dann zu 3 verschiedenen Ärzten hingegangen ist. Mhm. Und bei allen 3 kam dann das Ergebnis. Dann hast du natürlich enorme Angst um dein Kind und um dich wahrscheinlich auch, ne? Ja, auch. Mhm. Mhm. Er ist ja ein guter Papa, ne? Endlich gewesen. Mhm. Ja, nicht meine Angst in dem Sinn, dass ihr angesteckt seid. Ja, meine Tochter, die kann ja nicht angesteckt sein. Weil, ich hatte ja nach der Geburt, weil ich ja wusste, er Drogen nimmt und so, alles gemacht gehabt und so, den AIDS-Test. Ach, du hast nach der Geburt einen AIDS-Test gemacht? Ja. Ach so. Das heißt also, da ist die Sicherheit schon mal gegeben fürs Kind? Ja, da war ich noch nicht und meine Tochter ist auch nicht. Mhm. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich und ich weiß ja nicht, ob er sich das erst geholt hat, weil er wieder Drogen nimmt oder ob er es doch schon vorher hatte. Hattest du denn nochmal sexuellen Kontakt mit ihm seit deinem Test? Hattest du? Mhm. Ja. Das heißt, auch ungeschützten sexuellen Kontakt? Mhm. Das heißt, du wirst dich auf jeden Fall auch dann jetzt testen lassen und nochmal testen lassen. Ich kann es morgen machen. Ja. Ja, du musst natürlich die gewisse Zeit, den Zeitabstand berücksichtigen. Ja. Aber da wirst du richtig beraten. Ja, länger von ihnen weg und was ich jetzt habe, dann müsste man das ja auch schon feststellen können, oder? Wie lange bist du jetzt von ihm weg? Ja, 6 Monate. 6 Monate, genau. Ja, da müsste es gehen, ja. Sackgasse inwiefern, Sandra? Ja. Für meine Tochter tut mir nicht so leid. Also die ist irgendwie in der Sackgasse später, wenn sie wissen will, wo ihr Papa ist oder so. Naja, nun mal langsam, Sandra. Er ist HIV-positiv, aber er ist ja nicht erkrankt, akut im Moment. Das habe ich richtig verstanden. Ja, aber er nimmt doch trotzdem noch die Drogen. Das ist das Schlimme. Du kennst ihn besser. Könnte es denn sein, dass jetzt diese Diagnose, sage ich mal, dass die einen Wandel in ihm vielleicht auslöst, dass er sagt, ich werde mein Leben jetzt auch verändern. Der hat jetzt auch kein Lebensmut mehr. Ja, aber was meinst du, wie viele Menschen HIV-positiv sind, die auf ihr Leben Acht geben und sehr gut leben können, die vielleicht auch nach einer gewissen Zeit mit den entsprechenden Medikamenten behandelt werden? Und wir wollen ja alle hoffen, dass vielleicht in einigen Jahren ein durchschlagender Erfolg in der der Medizin kommt und man den Leuten helfen kann. Also das ist ja nun wirklich nicht das Todesurteil, wenn du heute erfährst, dass du HIV-positiv bist. Es ist schlimm und es ist mit allen Risiken verbunden, natürlich. Aber es ist nicht das definitive Todesurteil. Das Allerwichtigste ist, dass er jetzt von den Drogen wegkommt und dass er sein Leben in die Hand nimmt, dass er gesundheitsbewusst lebt. Wenn er jetzt in den Drogen weitermacht, kann er sich wahrscheinlich wirklich bald wegschmeißen. Wie alt ist er? 31. Meinst du, dass er so einsichtig ist vielleicht, dass er jetzt die Notbremse zieht? Zurzeit ist er in den letzten 6 Monaten hat er sich so geändert. Ist er so komisch geworden. Nach dieser Information, dass er positiv ist, wie kam er dir denn da vor? Er war aggressiv. Aggressiv? Ja. Hast du das Gefühl, dass er jetzt so draufkommt nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal, ich mach... Ja. Also für so jemand ein Mensch, der nicht stabil ist. Das ist sehr schlimm und sehr tragisch. Und ich weiß, dass man als Angehöriger, auch eben als sehr nahe Angehöriger, letztendlich, das weißt du nur zu gut, letztendlich nichts machen kann. Ne? Das stimmt. Letztendlich kann man nichts machen. Letztendlich müssen die Leute immer selbst sagen, ich will, dass man mir hilft und ich bin auch bereit, zu selbst aktiv zu werden und Selbsthilfe zu leisten. Weil er hat schon so viel Therapie und alles gemacht und hat ja alles nichts gebracht. Was hast du denn da geantwortet, als er das heute zu dir gesagt hat? Ich hab gelacht, ich hab gedacht, er wollte mich verarschen oder so. Ja, dann über die Flasche genommen, gegen die Wand geschmissen und hat gesagt, meinst du, es ist immer noch Spaß? Aber ich sag, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, dann hab ich gesagt, tut mir leid, davon tut mir leid, habe ich auch nichts, da bin ich auch nicht von gesund. Also Sandra, die einzige Möglichkeit, glaube ich, die du hast, ist doch, wie ist denn euer Kontakt? Wie oft kommt er zu dir oder zu euch? Ja, eigentlich nur zum Besuchsrecht, alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen, na immerhin, dann taucht er auf. Und ihr könnt ja auch eigentlich miteinander reden, also ihr seid ja nicht im Hass auseinandergegangen. Ne? Ja. Allein schon wegen unserer Tochter und er konnte mit meinem neuen Freund auch ziemlich gut aus. Nur ich habe so Angst, dass wenn ich ihn tatsächlich auch hat. Vielleicht. Man weiß ja nicht, was in einem solchen Menschen vorgeht, jetzt auch wenn vielleicht ein paar Tage vergangen sind. Vielleicht kannst du ihn ja doch mit diesen Argumenten erreichen, dass wenn er jetzt wirklich so weitermacht, dass er dann bald sterben wird. Aber er hat ja vielleicht die Chance, oder ich glaube nicht vielleicht, er hat die Chance, jetzt nochmal eine Kehrtwendung zu machen. Mag er das Kind sehr gerne? Ja. Ja, vielleicht kannst du ihn damit packen, dass er da sein soll. Ich mach immer so, wenn er den Sohn gern gehabt hat, dann hätte er mit den Drogen angefangen. Gut, das ist ja alles jetzt passiert, aber jetzt... Er kann so viel sagen. Aber jetzt hat er ja wirklich den Hammer gekriegt, ne? Wie schlimmer kann es ja kaum mehr kommen. Aber dieser Hammer ist verbunden auch nochmal mit der allerletzten Chance. Und sag ihm, dass es wirklich so viele Menschen gibt, die mit dem Resultat positiv gut leben und lange leben. Aber man muss auf sich aufpassen. Man kann seinen Körper und seine Gesundheit dann auch nicht einfach wegschmeißen, so wie er das tut. Das ist die einzige Chance, die du hast, dass du ihm da nochmal so richtig ins Gewissen redest. Mehr kannst du nicht machen. Denkt er denn, dass er jetzt automatisch dann auch bald sterben wird? Ja. Nur weil er HIV-positiv ist? Ja, weil er es über seinen Freund so schnell gesehen hat. Könntest du ihn denn bewegen, vielleicht mal zu einer AIDS-Beratung zu gehen? AIDS-Hilfe? Ja, ja. Nicht? Nee, also zur Zeit kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist in so ein Loch gefallen. Vielleicht wäre das nicht schlecht, wenn du das machen würdest, um dir da auch noch genaue Informationen von den Leuten zu holen. Ja? Ich habe heute auch schon mit seiner neuen Freundin geredet. Aber die konnte nur sagen, ja, ich werde ihn jetzt verlassen und so. Ich so, das kannst du nicht machen. Ich brauche doch jetzt auch deine Hilfe. Kann doch nicht sein, dass sich alle von dem wegdrehen. Ist doch immer noch der gleiche Mensch. Ja. Sandra, ruf du doch mal, ich weiß nicht, wo du wohnst. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja, dann gibt es bei euch bestimmt mit Sicherheit auch eine AIDS-Hilfe irgendwo. Ja. Ruf doch mal an oder geh da hin, mach da mal einen Termin. Mhm. Und unterhalte dich mal mit den Leuten. Das sind so erfahrene und gute Ratgeber, die in den AIDS-Hilfen, in den deutschen AIDS-Hilfen arbeiten. Schilder denen den Fall mal. Die sollen dich mal richtig auch gut mit Argumenten versorgen. Und vielleicht haben die auch noch einen Tipp, wie du an deinen Ex-Freund herankommen kannst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Okay. Adresse, sollen wir dir die geben oder kriegst du die selbst raus? Die habe ich. Die hast du sogar. Zwei Straßen weiter. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Direkt morgen hingehen. Ja, mache ich. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Und kümmere dich auch um deine Gesundheit. Tschüss, Sandra. Jetzt begrüße ich den Helmut. Und Helmut ist 46 Jahre. Guten Morgen. Helmut. Ja, guten Morgen. Schon guten Morgen, Helmut. Oh, ich höre dich ganz schlecht. Ja, das kommt aber jetzt ganz allmählich. Ja, jetzt geht's besser. Ja. Ja. Domian, ich muss sagen, ich habe schon fünfmal versucht anzurufen. Ich bin am Ende. Ja. Am Ende. Ich muss sagen, ich bin 46 Jahre. Ich habe eine 23-jährige Ehe hinter mir. Die ist kaputt gegangen. Mhm. Wann ist sie kaputt gegangen? Die Gründe seien dahingestellt. Ich habe auch Kinder und... Nicht mehr, wann du dich von deiner Frau getrennt hast. Bitte? Wann du dich von deiner Frau getrennt hast. Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Mhm. Vor 3 Jahren. Mhm. So, und meine Kinder haben da gut so mitgeholfen und alles in Ordnung. Und auf einen Schlag, ich weiß nicht weshalb und warum, ich habe keinen Kontakt mehr seit 3 Jahren. Meine Kinder sind nicht mehr erschienen. Wir wohnen praktisch nur 3 Kilometer entfernt. Mhm. Und ich habe da, ich muss sagen, ich bin Invalidenrentner. Mit meinen 46 Jahren, nicht mehr belastbar körperlich. Mhm. Und brauche für bestimmte Arbeiten ein bisschen Unterstützung. Mhm. Was ich von meinen Kindern eigentlich erkauft habe. Wie alt sind denn die Kinder? Und die sind über die 20 raus. Mhm. Ja, wie 22, 23 Jahre. Ja. Mhm. Ja. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Ja. Und der hat mir da diese Arbeiten mitgemacht und ich habe zu ihm eine Beziehung aufgebaut, sag ich mal. Mhm. Also eine schwule Beziehung zu dem jungen Mann. Unterm Strich auch diese, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, ja. Aber ich habe ihn vorher nicht gekannt und wusste auch nicht, es ist, wie soll ich mal sagen, er hat viel Blödsinn gemacht. Mhm. Unterm Strich war er jetzt in U-Haft gewesen, weil er einen Großmarkt abgebrannt hat. Einen Großmarkt abgebrannt hat? Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Und er war in U-Haft und ist dann freigekommen, oder wie? Nein, er ist jetzt irgendwie auf Haftprüfungstermin freigestellt oder irgend so eine Art. Also er hat's gemacht. Er hat's gemacht, okay. Das heißt, er kommt wahrscheinlich dann in den Knast. Mit Sicherheit, ja. Mhm. Mit Sicherheit. So. Und er ist jetzt in psychiatrischer Behandlung in geschlossener Anstalt. Mhm, und hat mich von dort aus angerufen. Ja. Ich wusste das aber nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Er hat mich angerufen und hat gesagt, er würde sich umbringen, weil er wollte sich aufhängen. Mhm. Und wollte wieder Hilfe von mir haben. Mhm. Er hat mir selber viel Schaden zugefügt. Mhm. Er hat dich aus der Anstalt angerufen? Ja, aus der Anstalt angerufen, ja. In welcher Zwickmühle befindest du dich jetzt? Wo meinst du hin und her gerissen zu sein? Wo ich hin und her gerissen bin? Ich habe großen Schaden durch ihn erlitten. Aber ich... Großen Schaden auch materieller Art? Materieller Art. Er hat meine... ich war im Krankenhaus gewesen voriges Jahr und er hat meine Wohnung aufgebrochen und hat bei mir Schaden verursacht, die Geschirrtruhe leer gemacht, Fäden gefeiert, Gäste eingeladen und... Also auch dein Vertrauen missbraucht. Vertrauen absolut missbraucht, ja. Absolut missbraucht. So. Und trotzdem, er ist für mich, wie soll ich sagen, die einzige Versuchsperson, die ich im Prinzip habe. Mhm. Das habe ich jetzt verstanden. Ich weiß, dass er dir schon viel bedeutet hat oder vielleicht noch viel bedeutet. Er hat sich dir gegenüber aber sehr unanständig verhalten. Ja. Sagen wir es mal so ganz allgemein. Jetzt sitzt er ziemlich im Dreck und ruft dich als Hilferuf aus dem Knast an, er will sich umbringen, wenn. Was, wenn? Was sollst du denn jetzt noch tun? Was könntest du denn überhaupt tun für ihn noch? Das nicht in der Form. Er wollte sich umbringen. Mhm. Er war ja aus der Haft schon raus gewesen, in Haftprüfung, zu Hause, über wenige Tage, und hat dann wieder Blödsinn gemacht. Mhm. Und hat mich in der Zeit aufgesucht und wurde in meiner Wohnung verhaftet. Mhm. Ja gut, aber jetzt ist er zurzeit ja in einer Anstalt, ne? In der Psychiatrie. In der Psychiatrie. Ja. Mir ist aber noch nicht ganz klar, zwischen welchen Entscheidungen du hin und her gerissen bist und nicht weißt, was du tun sollst. Das fallen lassen, oder, das mag ich aber nicht. Ich weiß nicht. Was heißt denn, was bedeutet denn nicht fallen lassen? Er hat mich gebeten, besuche mich. Er hat mir verweigert, die 2,5 Jahre, die ich ihn kenne, seine Eltern kennenzulernen. Mhm. Seit er jetzt seit einem halben Jahr in U-Haft ist, kenne ich seine Eltern, habe ich einen guten Kontakt zu denen. Mhm. Das sind ganz vernünftige Menschen. Mhm. Und er hat mir ein ganz anderes Bild gezeichnet von den beiden. Mhm. Also und ich habe auch gebeten, dass sie mich mitnehmen in die Psychiatrie, wo sie ihn besuchen werden. Mhm. Also der Zwiespalt, in dem du dich befindest, ist, lasse ich die ganze Sache jetzt sausen, weil eben so viel Unangenehmes passiert ist, oder knie ich mich weiter rein, beschäftige ich mich mit den Eltern, gehe ich zu ihm und kümmere ich mich einfach ganz einfach weiter um ihn. Ne? Habe ich das jetzt richtig verstanden? So in etwa, ja. Mhm. So in etwa. Und du liebst ihn irgendwie auch noch. Ja, ganz einfach aus dem Grund, er war der erste Bezugsperson, nachdem ich geschieden war, bei mir zu Hause war, ja, gut. Der mir geholfen hat. Das muss ja nicht bedeuten, dass du ihn deshalb nur auf ewig jetzt liebst, auch wenn er noch so viel Scheiße gebaut hat, ne? Das muss nicht sein. Mhm. Hat er denn dein Vertrauen so missbraucht, dass du wirklich zwischendurch mal dachtest, nee, der ist es gar nicht wert, dass ich mich mit dem weiter so intensiv beschäftige? Das mit jedem Fall. Auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Er saß in meiner Wohnung, hat mit der Luftpistole die Lampen verschossen und ähnliche Sachen gemacht. So. Mhm. Es ist schon ein recht derber Spaß gewesen, wenn man von Spaß reden will. Mhm. Aber trotz allem, ein Hilferuf, der gekommen ist, er fiel mir so nah an den Nieren. Hältst du es für möglich, dass der, jetzt hat er den Hilferuf geäußert, und nehmen wir mal an, es würde ihm wieder ein bisschen besser gehen, was ja nicht ansteht, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, dass er dann wieder genauso wäre wie vorher und sich so verhält? Der Verdacht liegt ja nahe. Seitdem ich seine Eltern jetzt immer kennengelernt habe, weiß ich ja nun, dass er von Kind auf an schon eine aufgespaltene Persönlichkeit hat. Zwei Jahre wart ihr miteinander beschäftigt. Zweieinhalb. Gab es, kann man sagen, dass fast die zweieinhalb Jahre es schwierig war mit euch beiden? Nein, kann man nicht sagen. Das fing erst nach etwa einem Jahr an. Sehr schwer für mich zu beurteilen, weil sicher sehr eine ganze Menge da im Hintergrund auch noch passiert ist. Wobei so mein Gefühl mir eher sagt, geh auf Abstand zu diesem Mann. Geh auf Abstand zu diesem Mann. Ja, weil du dich wahrscheinlich da sehr aufopferst und du kriegst das gar nicht zurück, was du eigentlich zurückbekommen müsstest. Der nutzt dich, vielleicht nutzt er dich wirklich nur aus. Vielleicht, ja, ne? Das stimmt. Und dann hat er jetzt auch noch so viel, das muss man ja auch sehen, dann hat er so viel Scheiße gebaut noch. Und wird wahrscheinlich eine ganze Weile jetzt hinter Gitter kommen. Vermutlich, ja. Vielleicht solltest du... Bin ich ja praktisch jetzt Polizei bekannt, geworden, Ratspolizei bekannt. Ja. Vielleicht solltest du wirklich... Vielleicht sollst du wirklich klar Tisch machen und dein Leben insofern ordnen, dass du sagst, es war eine Zeit, die vielleicht auch ihre guten Seiten hatte, aber jetzt ist es für mich beendet und ich möchte es nicht mehr. Ist wahrscheinlich sehr schwer für dich erstmal, aber unter Umständen der richtigere Weg, für dich auch, um für dich auch wieder Klarheit zu schaffen. Der leichtere Weg wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann wünsche ich dir... Der Hilferuf, den er gemacht hat. Ja gut, das sind natürlich immer sehr nochmal beeindruckende, gefühlvolle Dinge, aber ich glaube, das andere ist doch das Richtige, Helmut. Alles Gute. Alles Gute von Herzen. Mein Lieber, tschüss, Helmut. Ich danke für das Gespräch. Ja, alles Gute noch an dein Team. Danke, ich richte es aus. Tschüss, Helmut. Tschüss. 1.35 Uhr und 38 Sekunden und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 1.36 Uhr und 46 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema in der Sackgasse. Befindet ihr euch zurzeit in einer ausweglosen Situation oder habt ihr euch mal in einer ausweglosen Situation befunden oder in einer scheinbar ausweglosen Situation? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111. Nina ist dran. Nina ist 18 Jahre alt. Morgen. Hallo Nina. Hallo, guten Morgen. Ja. Also meine Sackgasse ist eigentlich im Moment, dass ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach unheimlich traurig. Ja. Ich weiß einfach nicht, was ich mit meinem Leben im Moment anfangen soll. Ich habe keine Lust mehr wegzugehen. Ich habe überhaupt keine Motivation mehr. Ich gehe auch ungern in die Schule, was ich eigentlich früher echt gern gemacht habe. Mhm. Und welche Stufe bist du? Ich bin in der 12. Mhm. Und es gibt Tage, da stehe ich überhaupt nicht auf, weil ich mich einfach nicht dazu aufraffen kann, bleib den ganzen Tag im Bett liegen, habe auch jetzt in letzter Zeit ziemlich abgenommen. Also es war einfach so, dass an meinem Geburtstag, also ich wurde am 16.8. 18 Jahre, und da war es so, ich habe eine größere Party gemacht und es waren ziemlich viele Leute da und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass irgendwie von meinen richtig guten Freunden ziemlich wenig Leute da sind und eigentlich ziemlich fremde Menschen da sind. Das hat mich einfach deprimiert und ein Freund von mir hat dann gemeint, hey, was weiß ich, probier mal was. Ich habe vorher auch schon mit Drogen Kontakt gehabt, also ich habe, was weiß ich, mal was geraucht oder so, was harmloses eigentlich. Und dann habe ich eigentlich zum ersten Mal diese Pilze probiert. Mhm. Und das war also... Psychedelische Pilze. Ja, genau. Mhm. Also ich habe Halluzinationen gehabt. Mhm. Das war... Wie soll ich sagen, es war eigentlich das Schlimmste, was ich je irgendwie erlebt habe, dadurch, dass ich mich auch schon in einer ziemlich miesen Stimmung befunden habe, hat das Ganze einfach nur noch verstärkt. Mhm. Und ich kann mich an den Abend nur noch daran erinnern, dass ich am Anfang wie wild rumgerannt bin, versucht habe, mit den Leuten zu reden, aber mit keinem irgendwie in ein Gespräch kommen konnte. Und meine Freunde haben auch zu mir gesagt, wenn ich wäre rumgerannt und hätte gesagt, helft mir. Aber als sie versucht haben, mir zu helfen, da wollte ich meine Ruhe haben. Also es war... Also das war so richtig, dass man so Horrortrip nennt. Das war wirklich, was du da bekommen hast. Ja. Ist denn dieser Zustand, den du gerade am Anfang des Gesprächs beschrieben hast, ist der seit dieser Pilz, seit diesem Pilzereignis? Ja, eigentlich... Vorher war auch schon, weil ich mich halt an dem Tag schlecht gefühlt habe, ja, gut, aber drei Wochen vorher mit mir Schluss gemacht. Mhm, aber ich meine so voriges Jahr oder im Frühjahr. Nee, ich war ganz, immer, ganz normal. Ich war eigentlich immer der Sonnenschein. Ich war früher super drauf, meine Eltern haben also auch immer... Früher heißt auch noch sogar im Sommer. Ja. Mhm, bis dann der Freund Schluss gemacht hat und dann... Ja, das war eigentlich, darüber bin ich jetzt eigentlich hinweg. Nur es ist einfach so, dass ich... Und dann hast du diesen Pilz eingeworfen und seitdem du den Pilz eingeworfen hast, hängst du im Keller. Ja, das ist ja, ich an dem Abend dann, wie gesagt, ich kann mich an den Abend gar nicht mehr erinnern. Ich bin dann noch... Im August war das, ne, sagst du? Ja, am 16.8. Und wie gesagt, ich bin dann noch ins Krankenhaus gekommen, weil ich war anscheinend, ich kann mich leider nur noch daran erinnern, dass ich eine unheimliche Traurigkeit gehabt habe. Und ich kann auch das Gefühl noch beschreiben. Das kommt irgendwie aus dem, ich hört sich vielleicht blöd an, das kommt aus dem Herzen. Was haben die denn im Krankenhaus da mit dir gemacht? Ja, ich habe versucht, mir an dem Abend die Pulsader aufzuschneiden. Ach, du hier das auch noch? Ja, ich war dann, habe ich im Badezimmer eingeschlossen. Ja, haben die denn auch irgendetwas gegen diesen Pilz getan im Krankenhaus, weißt du das? Die haben mir den Magen ausgepumpt. Und haben mich halt da behalten, weil ich war außer mir. Aber das war's dann, man hat dich nicht weiter irgendwie behandelt auf irgendwelche Giftstoffe, die da noch in dir sind oder gar nichts. Nee. So, das ist ja nun eine bedenkliche Situation. Nina, die eigentlich ein ganz normales junges Mädchen ist und die lebensfroh war bisher, hat eine Droge genommen, einen halluzinogenen Pilz und seitdem, das sind jetzt ein paar Monate her, hängst du wirklich im finsteren Loch. Ja, so. Echt. Ja? Also da muss ja jetzt irgendetwas, das Gute daran ist, dass man das alles so schön festmachen kann. Ja. Da muss ja jetzt irgendwas ganz Gravierendes vorgefallen sein in deinem Gehirn. Ja, ich weiß einfach nicht mehr, was mit mir los ist. Ja. Ich habe mich zu nichts aufgeraucht, ich esse auch nichts mehr, ich gehe nicht von der Schule, ich komme nach Hause, leg mich hin und deshalb, mein ganz dringender Rat, du musst zu einem Arzt oder du musst... Ich vermute mal, dass das ein Arzt, der vielleicht so eine Mischung zwischen Arzt und Therapeut ist, der sich auch vor allen Dingen mit diesen Pilzen auskennt. Ob es da irgendeine chemische Nachwirkung gibt, was man dagegen tun kann, ob man da medikamentös was macht, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin ganz sicher, dass du zu einem Arzt musst. Ja, es ist ja nicht so, dass ich da hängen geblieben bin oder so. Es ist einfach, dass ich das Gefühl von so einer großen Traurigkeit irgendwie erkannt habe, selbst für mich erlebt habe, ja, dass ich gar nicht mehr irgendwie glücklich sein kann. Ja, der Auslöser war aber der Pilz, ne? Ja, vielleicht kann man ja da irgendwie irgendwas rückgängig machen oder das dagegen steuern. Da habe ich aber überhaupt keine Ahnung. Und deshalb musst du jetzt mit meiner Psychologin reden, Nina. Ja. Ne? Die okay. Elke ist das heute Nacht. Du legst bitte auf. Mhm. Und die Elke ruft dich gleich wieder an und ihr redet miteinander. Okay. Alles Gute. Ja, ich auch. Hoffe, dass du aus diesem Tal der Finsternis wieder rauskommst bald. Mhm. Alles Gute. Ja. Tschüss, danke. Nina. Tschüss. Andreas, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. In der Sackgasse. Ich möchte eigentlich einen positiven Aspekt in der ganzen Sache reinbringen. Ja. Ich hatte nämlich von 1992 bis 1995 hatte ich eine Heroinabhängigkeit. Mhm. Die auch vorher schon mit Taschrauchen mit 17, mit 18 mit angefangen hat oder so. Mhm. Ja. Und ich möchte einfach sagen, dass diese ganze Sache, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis schon kennengelernt, Leute mit Langzeittherapie oder so. Mhm. Ja. Aber ich habe wirklich für mich festgestellt, ich bin von 1995 bin ich für mich aus clean, mhm, und habe es auch für mich ausgeschafft. Wie hast du es geschafft? Ganz allein oder warst du auch in der Klinik? Ganz allein. Ganz allein. Ich habe keine Entgiftung gemacht, ich habe keine Langzeittherapie gemacht, ich habe es für mich aus alleine geschafft. Hast du gesagt, von heute auf morgen, ich höre auf? Nein. Der ausschlaggebende Punkt war für mich, ich habe ein unheimlich schlimmes Ekzem am Arm gehabt, mhm, durch diese ganzen Spritzen. Mhm. Wie viel hast du denn pro Tag überhaupt, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, konsumiert an Drogen, an Heroin? Am Anfang, wo ich noch gearbeitet habe, war bis 200 bis 300 Mark. Mhm. Also in meinen Grenzen auszudrücken. Danach ist die Arbeitslosigkeit gekommen, danach war die Beschaffungskriminalität, also eigentlich wie bei jedem eigentlich. Ja, ja, wie bei jedem weiß ich nicht. Sag mal, wie viel? Wie viel du verbraucht hast dann? Ja, wie viel ich gebraucht habe. Also ein Gramm war Minimum. Mhm. Und wie hast du das geschafft? Du sagst Beschaffungskriminalität? Ja, durch Klauen in Läden mit, mhm, Schnapsflaschen und, mhm, also es war für mich schon ziemlich krass. Also warst du richtig schon in der Gosse, ne? Und ich schäme mich eigentlich jetzt im Nachhinein, obwohl es jetzt schon 4 oder 5 ja, Jahre her ist, schäme ich mich schon ziemlich viel dafür. Mhm. Du hast am Anfang gearbeitet noch, während du... Ich habe gearbeitet. Was hast du gemacht? Ich habe Metzger gelernt. Mhm. Du hast deshalb auch den Job dann verloren. Ich habe den Job auch verloren danach, mhm, ja, weil ich halt einfach nicht mehr konnte. Mhm. Bin danach mal kurzfristig in so einen Kampfmittelräumdienst reingeraten, wo ich auch mal 1,5 Jahre gearbeitet habe, aber auch nur mit Drogen. Mhm. Ging aber auch nicht mehr mit der Zeit. Lass uns noch ein paar Jahre weiter zurückgehen, Andreas. Du hast gesagt, du hast schon mal Haschisch geraucht und so. Das machen ja ganz viele und ja, die meisten kommen deshalb ja noch nicht in die harten Drogen rein. Nein. Wie kam denn bei dir dann so der, was passierte, dass du dann Heroin genommen hast? Ja, vielleicht hört sich blöd an, aber es war irgendwo Neugier. Mhm. Kam irgendwann mal ein Kollege, es war eigentlich eine Wochenendbekanntschaft nur so. Ja, und ein Kollege kam zu mir und sagte zu mir, dass ich halt mal, er hat einen Kollege aus dem Ort gehabt oder so und hätte zu mir gesagt, dass ich halt mal irgendwie das mal versuchen könnte. Mhm. Dann hast du es versucht und war beim ersten Mal die Wirkung? Nein. Die ersten 6 bis 8 Wochen war gar nichts. Ich habe es auch wirklich nur am Wochenende versucht. Wie, war gar nichts? Du hast es dann nicht genommen oder doch genommen? Ich habe es genommen, aber ich habe keine Wirkung gemerkt für mich. Gar keine Wirkung? Gar keine Wirkung. Mhm. Für mich jedenfalls nicht. Mhm. Für mich jedenfalls nicht. Mhm. Bin tanzen gegangen, bin wie vielleicht andere Leute auch in Diskotheken gegangen, hab Spaß gehabt. Aber wieso macht man das dann weiter, wenn man keine Wirkung empfindet? Ja, wenn ich das im Nachhinein erklären könnte, Domian, mhm, dann würde ich dir das sagen. Aber du bist auf jeden Fall irgendwie da reingeschlittert dann. Ich bin da reingeschlittert, mhm, ganz derbe und... So, jetzt hast du gerade angefangen zu erzählen, du hast ein Ekzem am Arm durch die Einstiche. Ich habe ein Ekzem, ein unheimlich großes und starkes Ekzem am Arm, mhm, gehabt. Und wäre ich vielleicht, wie der Arzt mir sagte, 2 Tage später zum Krankenhaus gekommen, hätte mir dann abgenommen. Oh, so schlimm? Sehr schlimm gewesen, mhm, ja. Also jetzt nicht übertrieben, aber sehr schlimm gewesen, mhm, ja. Ich bin dann 6 Wochen im Krankenhaus geblieben und die haben mir 4 Operationen da gemacht oder, mhm, so, mhm, am Arm. Und bin jetzt seit Mai 95 bin ich jetzt clean und nur durch die Arbeit. Also ich habe mich jetzt wirklich nur durch die Arbeit irgendwie über Wasser gehalten. Ja, ich habe dich gerade gefragt, ob das von heute auf morgen, ob du von heute auf morgen aufgehört hast. Du hast gesagt, nein, nein, das nicht. Aber wie ist es denn? Du bist ins Krankenhaus gekommen, da konntest du ja nichts konsumieren. Nein, da konnte ich nicht konsumieren. Und als du wieder rausgekommen bist, hast du denn dann... Nein. Da haben sie mich, glaube ich, runtergehalten durch diese ganzen Narkose. Also durch diese ganzen Operationen. Also definitiv nach dem Krankenhausverschluss? Definitiv nach dem Krankenhausverschluss. Also quasi doch von heute auf morgen, ne? Du bist ins Krankenhaus gekommen und dann war Schluss. Dazwischen waren 6 Wochen. Wo ich ins Krankenhaus gekommen bin und wo ich wieder entlassen wurde, waren 6 Wochen. Also das war eine Zeit, insofern passt das ja gut in unsere Sendung, wo du dich wahrscheinlich extrem in der Sackgasse gefühlt hast. Ne? Richtig. Und richtig. Irgendwie kann man sagen, dass es ein Glück war, dass du so ein Extrem am Arm bekommen hast. Ja, ja. Das hat dich vielleicht wachgerüttelt, ne? Auch die Eindrücke im Krankenhaus. Wenn man das so sehen wollte, und ich habe auch andere Situationen erlebt, halt wie halt in dem Krankenhaus aufgehalten, dass halt einige Leute, die auch auf Alkoholentzug waren, und den Unterschied zwischen Alkoholentzug und Drogenentzug gesehen haben. Für mich. Ja. Heute, wie lebst du heute? Wie lebe ich heute? Ich lebe heute eigentlich ziemlich entgegengesetzt zu der Richtung, wie ich damals gelebt habe. Was machst du beruflich? Ich bin momentan bei der Deutschen Bahn im Gleisbau beschäftigt und arbeite von montags bis sonntags. Also ganz normales Arbeitsleben? Ganz normales Arbeitsleben. Hab momentan im August meine Frau geheiratet und erwarte nächstes Jahr im April mein erstes gemeinsames Kind. Ja, wunderbar. Das ist die beste Therapie wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, bei dir, so wie du klingst und wie du das jetzt erzählt hast, dass da keine Gefahr mehr besteht, dass du rückfällig bist. Nee, für mich nicht, weil ich unheimlich Angst habe davor, wieder vor diesem Entzug. Ja. Und weil ich ihn oft genug erlebt habe. Und wahrscheinlich war die Zeit die Hölle für dich, ne? Das war verdammt die Hölle. Der schwärzeste Fleck in deinem Leben, ne? Das war, und ich möchte auch, ich weiß nicht, ob ich das meinem Kind später mal irgendwann in 10, 15, 20 Jahren vielleicht weitervermitteln muss oder kann oder soll. Ich finde es richtig, wenn du es erzählen würdest. Und du kannst ja auch stolz darauf sein, dass aber ich weiß nicht, ob ich, was ist 2010, was ist 2015? Weiß ich, was mein Kind, egal ob das wird, ob das ein Mädchen oder ein Junge wird, ich weiß es noch nicht. Ja? Aber ich weiß es noch nicht, was heutzutage ist. Was ist heutzutage? Heutzutage ist Ecstasy angesagt. Ja, klar. Also dennoch finde ich es immer toll, wenn man das erzählt. Außerdem hast du ja auch eine eigene Leistung wirklich vorzuweisen. Du hast das geschafft, ne? Für mich, ja. Und da muss man sich nicht für schämen, das kann man offen sagen. Und das ist eine Erfahrung, die du da gemacht hast. Die, und die wird auch mein Leben lang haften, denke ich. Die wird haften. Und sie hat auch ihre Vorteile, diese Erfahrung. Ja. Nämlich so tief mal in die eigene Seele geguckt zu haben. Ne? Bestimmt. Schön, dass alles so gekommen ist, Andreas. Ja, super. Alles Gute für die Frau, für deine Frau und für das Kind auch. Alles Gute. Werde ich bestellen. Tschüss, Andreas. Ja, tschüss. Tschüss. Benjamin, 19 Jahre alt. Na, guten Morgen. Guten Morgen, Benjamin. Auch in der Sackgasse? Bitte? Auch in der Sackgasse? Ja, ich bin in der Sackgasse. Ich habe ziemliche Geldprobleme. Und ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll. Ich bin jetzt auch arbeitslos geworden. Du hast Geldprobleme. Das heißt, du hast Schulden. Ja. Wie hoch sind die Schulden? Die haben sich auf 3.000 Mark bis jetzt erst belaufen, aber... Warum hast du die Schulden gemacht? Ich habe ein bisschen viel gefeiert am Wochenende, viel ausgegeben. Dazu kamen dann ja auch noch Drogen. Also heute haben wir es auch wirklich mit den Drogen, mein Gott. Was für Drogen hast du denn zu dir genommen? Also, Haschisch habe ich eigentlich früher schon regelmäßig genommen. Und jetzt kamen halt in letzter Zeit auch halt andere Drogen, wie Ecstasy oder auch Kokain ab und zu mal mit dazu. Oder PEP halt auch regelmäßig, fast schon am Wochenende. Was ist PEP? PEP ist ein Auffrischmittel wie Speed eigentlich. Das gleiche fast. Und gut, das kostet natürlich eine größere Menge gekauft, wenn auch eine größere Menge konsumiert. Und das kostet natürlich eine ganze Menge Kohle. Ja, das hat mich dann ziemlich tief eingeritten. Jetzt habe ich dann noch meine Arbeit verloren oder mehr oder weniger gekündigt, auf Beizeit im Einverständnis. Was hast du gearbeitet? Als Chemikant habe ich eine Ausbildung angefangen, im letzten Drittel leider gekündigt. Warum? Weil ich das einfach nicht mehr, ich konnte das irgendwie nicht mehr ausgehalten habe, da hinzugehen. Aufgrund des exzessiven Feierns am Wochenende oder warum? Ich weiß nicht wieso. Irgendwie, ich bin dann erst manchmal zu spät hingegangen, dann bin ich einen Tag gar nicht hingegangen, noch zum Arzt gegangen, immer Entschuldigung geholt, und dann einfach so nicht mehr hingegangen, eine Woche nicht mehr arbeiten gegangen. Hat dir denn eigentlich dieser Job Spaß gemacht? Zeitweise ja. Also Zwischendurch hatte ich schon mal Interesse an dem Job gehabt, aber... Das ist schon Wahnsinn, ne? So kurz vor dem Ende das hinzuschmeißen. Ja, jetzt am Ende hat mich das also eigentlich auch aufgeregt, als ich das jetzt, als mir das ein bisschen mehr bewusst geworden ist. Mhm. Also du bist definitiv raus. Wie bitte? Du bist definitiv raus. Ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt also die Kündigung gekriegt jetzt letzte Woche. Mhm. War auch schon beim Arbeitsamt gewesen, will jetzt auch unbedingt wieder einen Job haben oder Schule weitermachen. Mhm. Ich habe das alles mehr oder weniger versaut, bin jetzt aber Gott sei Dank seit kurzer Zeit eigentlich zur Einsicht gekommen, mehr oder weniger. Mhm. Du lebst bei deinen Eltern noch? Lebst aber du bei deinen Eltern noch? Ja, momentan ja. Also ich habe mit denen zwar auch mehr Zoff als alles andere und fliegt auch mehr oder weniger immer raus, hat auch eine eigene Wohnung jetzt gehabt. Mhm. Aber wer finanziert die? Wie bitte? Wer finanziert die? Meine Wohnung, die habe ich finanziert mit der Arbeit und ja. Aber jetzt geht das nicht mehr. Wie bitte? Jetzt geht das nicht mehr. Nee, jetzt geht das nicht mehr. Mhm. Also aus der Wohnung bin ich dann auch, musste ich wieder raus, weil die anderweitig vermietet wurde. Also du lebst im Moment bei deinen Eltern, aber bei den Eltern ist das auch alles ziemlich angespannt und auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee, auch nicht. Mhm. So, nun könnte ja eine Situation eintreten, die vielleicht das Ganze noch mehr verschlimmert. Hast du Sorge, dass du vielleicht irgendwie abgleitest ins kriminelle Milieu? Ja, weil, also um die Schulden jetzt auch zu bezahlen, auch unter Freunden, die ich da Schulden gemacht habe. Mhm. Ich muss das Geld auch irgendwie jetzt wieder beschaffen können und ohne Arbeit geht das ja nicht. Und also die haben mir da schon angeboten, da kriminelle Sachen mehr oder weniger zu machen. Also da mehr oder weniger für die ja, so die Einbrüche so zu machen, um da halt Geld zu verdienen. Pass auf, Benjamin, jetzt ist schon ziemlich viel schief gelaufen und ich finde es auch ziemlich beschissen, dass du deine Lehre hingeschmissen hast, beziehungsweise dass man dir hat gekündigt. Aber da bist du ja selbst auch mit dran schuld. Nun ist das aber passiert. Und nun wollen wir nicht lange über die Vergangenheit reden. Was passiert ist, ist passiert. Aber jetzt bist du Herr der Lage. Und jetzt musst du handeln. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann machst du noch viel größere Fehler und verbaust und versaust dir dein ganzes zukünftiges Leben. Du hast 3000 Mark Schulden. Das ist eine Stange Geld, aber ist auch nicht so unglaublich viel Geld. Jetzt setzt du dich auf deinen Arsch und suchst dir irgendeine Arbeit und wenn du am Fließband arbeitest, ein halbes Jahr, und verdienst erstmal Kohle, damit du das abbezahlen kannst. Und dann überlegst du dir oder überlegst dir währenddessen schon, was du Neues, Vernünftiges anstellen kannst. Du hast gerade selbst gesagt, nochmal zur Schule gehen. Was für einen Abschluss hast du? Also ich habe Realschulabschluss. Ja, also wäre nicht schlecht, das Abitur nachzuholen. Ja. Hast du da schon konkret irgendwie dir irgendwas, die Informationen geholt, wie und wo du es machen könntest? Nee, ich war jetzt letzte Woche, also jetzt vor ein paar Tagen beim Arbeitsamt gewesen. Mhm. Und also ich hatte schon mal gemeldet und informiert ein bisschen. Und also habe ihnen auch direkt gesagt, dass ich also Schule machen will und noch eine Ausbildung wahrscheinlich. Mhm. Aber das Problem ist ja halt das mit dem Geld, weil man kann ihnen ja schlecht sagen, dass ich das in Raten zurückzahle oder sowas. Die wollen das ja auch immer sofort haben. Mhm. Und die kommen jetzt auch schon seit einigen Tagen an und wollen also ihr Geld haben. Mhm. Gibt es einen Menschen in deiner Umwelt? Also mit den Eltern scheint das ja nicht so gut zu klappen. Weiß ich nicht, irgend vielleicht einen super netten Verwandten, von dem du diese 3000 Mark leihen könntest, um die bei deinen Leuten abzuzahlen? Und nee, also von den Verwandten oder so habe ich keinen. Es gibt niemanden, dem du das so peu à peu abzahlen könntest. Nee, der mir auch das Geld halt vorstellt, wenn er das hat, also kenne ich keinen. Also mit meinen Verwandten habe ich auch sehr wenig Kontakt. Mhm. Und deswegen. Und es gibt keine Möglichkeit, wenn du diesen Leuten, denen du das Geld geliehen hast, oder denen du das zurückzahlen musst, wenn du sagst, hier, ich hab einen Job, ich verspreche es euch, dass ihr jetzt pro Monat 1000 Mark bekommt oder weiß ich was. Meinst du nicht, dass du da verhandeln könntest? Na, ich glaube schon nicht, ich weiß noch nicht, aber mit solchen Leuten ist eher immer schlecht zu verhandeln, so, weil die sagen sich, ja, du kriegst zwar das Geld dann und dann, aber dann brauchst du es dann und dann, also musst du wieder zahlen und wenn man das halt nicht kann, dann, ja. Mhm. Deswegen, und die fordern dann mehr oder weniger dann, ja, dann mach das und das oder mach das und das. Wissen deine Eltern das von den 3000 Mark? Nee, wissen die nicht. Wie sind deine Eltern denn gestellt? Sind die eher arme Leute oder? Nee, nicht arme Leute, die verdienen schon ein bisschen Geld, aber weil ich mich halt mit denen nicht so gut verstehe. Gut, du verstehst sie mit denen nicht. Aber trotzdem frage ich dich jetzt, wäre es vielleicht doch eine Möglichkeit, vielleicht ganz offensiv vorzugehen und denen das alles zu erklären und dir deine Zwickmühle auch, und denen deine Zwickmühle ihnen nahezulegen? Wär das vielleicht auch eine Möglichkeit? Das glaube ich kaum, das glaube ich eher weniger. Also ich habe mit meinen Eltern so viel Zoff, dass mein Vater mich letztes Jahr mit einem Spaten verprügeln wollte, dass ich flüchten musste und alles solche Sachen. Und dass ich mich vor kurzem noch mit dem mehr oder weniger geschlagen habe aus Notwehr. Und sowas, also das ist echt immer nur, also ich wohne jetzt auch noch nicht lange wieder bei denen. Und ich weiß genau, pass auf, Benjamin, ich bin nur ganz hundertprozentig davon überzeugt, dass du nicht wegen dieser 3000 Mark zum Kriminellen werden darfst. Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, dir zu helfen. Und deswegen möchte ich dich auch jetzt nochmal bitten, dass du mit meiner Psychologin redest. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, so Zwischenschuldnereien zu machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwie, vielleicht hat sie eine Idee, wie man dir zwischenzeitlich diese 3000 Mark pumpen könnte. Damit du die erstmal bezahlen kannst und du sie hinterher dann in Raten einer jemand anderem zurückzahlen kannst. Ich bin im Moment überfragt, aber ich gib's noch nicht auf. Vielleicht hat sie eine Idee. Du legst auf und du wirst gleich nochmal angerufen von uns, okay? Alles Gute von Herzen, Benjamin. Tschüss. Ja. Tschüss. Jetzt haben wir noch die Laura dran. Und Laura ist 16 Jahre alt. Ja, und ich wollte nur eins sagen. Ich habe schöne Grüße an Angela und Yvonne und du bist voll die Schwule. Das ist aber jetzt sehr spaßig. Laura hat sich hier reingeschlichen, um böse Dinge hier zu verbreiten. Da lachen wir mal ein bisschen drüber und sprechen nochmal kurz den Matthias an. Matthias ist 21 Jahre alt. Leider haben wir nicht mehr viel Zeit, Matthias. Hi. Hallo, Domian. Ja. Und zwar geht es darum, ich bin sozusagen das Endeffekt von dem, der vorher angerufen hat. Ich wurde kriminell, also ich war kriminell, habe dafür auch fast 2 Jahre abgesessen. Das ist mittlerweile schon 1 Jahr her und ich habe noch die Folgen davon. Also die ganzen, das kommt jetzt alles auf mich zu. Ich habe auch noch Schulden, 25.000 Mark. 25.000 Mark? Ja, okay. Ja, durch die Kriminalität, die ich gemacht habe. Und, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Ich habe jetzt vor 2 Monaten meine Ausbildung aufgegeben, weil die mich dort, ehrlich gesagt auch nicht so richtig mit mir umgehen konnten. Ich konnte nicht mit denen umgehen, die nicht mit mir und das ging gar nicht gut. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Lust darauf. Ich will mich davon etwas distanzieren. Es hat mir aber ehrlich gesagt gar nichts gebracht. Im Gegenteil, nur noch mehr Freizeit, mit der ich gar nichts anfangen kann. Also im Moment auch richtig in einer ausweglosen, fast ausweglosen Situation. Jetzt zur Zeit ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Genau. So, Matthias, das tut mir sehr leid. Diese Sendung ist hier offiziell jetzt zu Ende. Ja. Aber jetzt haben wir angefangen zu reden. Ich verspreche dir, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen nach 2 Uhr. Alles klar. Okay. Okay. Tschüss, Matthias. Tschüss. So, meine Lieben. Sollte der eine oder andere noch auf eine dumme Idee kommen, so wie Laura, die wie immer sie geheißen hat, hier ist ein Knopf. Gnadenlos, da kann ich innerhalb von ein paar Sekunden draufdrücken und weg seid ihr. In der Technik Leo Scholten und Gunther Papperitz. Morgen sind wir wieder da, zur gewohnter Zeit, 1 Uhr, Radio 1 live und wieder Fernsehen, dann mit einer offenen Sendung, einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne morgen mit mir reden wollt. 1 Uhr, Radio 1 live, wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Bye bye.